der schlimmste Sturm, den ich je erlebt habe. Die Segel runter, auf Wildwald und bindet die Boote fest, wenn das über uns hereinbricht. Und der Herr warf einen gewaltigen Wind auf das Meer und das Schiff drohte zu scheitern. Die Götter wollen uns verderben. Es muss einer an Bord sein, der eine schwere Schuld auf sich geladen hat. Und sie warfen das Los und es fiel auf Jona. Ja, ich bin es. Meinetwegen ist der Sturm gekommen. Ich wollte Gott davonlaufen. Aber das kann man nicht. Er hat das Land und das Meer geschaffen und überall ist man in seiner Hand. Nehmt mich und werft mich ins Wasser. Dann wird der Sturm aufhören und ihr werdet leben können. Das sagst du den Leuten auf dem Schiff, Jona. Aber was denkst du dir dabei? Ich denke, wenn sie mich ins Meer werfen, dann ist alles aus. Wenn ich tot bin, dann muss selbst Gott mich in Ruhe lassen. Nach Ninive bin ich nicht gegangen und nach Tarsis lässt er mich nicht kommen. Gut, dann soll der Tod das letzte Wort haben. Ich habe es nicht, aber Gott hat es auch nicht. Jetzt weiß ich, wo Gott mich nicht mehr erreichen kann. Ist es kein Platz auf der Erde, so ist es eben einer unter dem Wasser. Dann ist alles ausgestanden. Gott soll sehen, wen er findet für seine Botschaft an Ninive. Nun strengten sich die Männer an, das Schiff wieder ans Land zu bringen. Aber sie vermochten es nicht, denn das Meer wurde immer stürmischer gegen sie. Da riefen sie den Herrn an und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, wenn wir diesen Mann ums Leben bringen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut an. Denn du, o Herr, hast nach deinem Wohlgefallen getan. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer, und der Sturm legte sich. Du glaubst, der Tod sei die Tür, durch die du dich davonstehlen kannst, hinaus in die Nacht. Aber du wirst, wenn du über die Schwelle trittst, wieder vor dem stehen, vor dem du fliehen wolltest. Gott war es, der dich aus dem Nichts ins Leben gerufen hat. Er hält dich fest. Er allein entscheidet, was aus dir wird. Und er will nicht, dass du stirbst. Er will, dass du heimkehrst zu ihm und lebst. Wo ist Jona? Der Mann, der in Jaffa an Bord gekommen ist, den haben wir ins Meer geworfen. Jetzt ist der Sturm vorbei und unsere Segel haben sich wieder mit ruhigem, stetem Wind gefüllt, der uns nach Tarsis treibt. Es muss ein mächtiger Gott gewesen sein, der den Fremden verfolgt hat. Selbst auf dem Meer hat er ihn erreicht. Jetzt hat der Fremde seine Schuld gesühnt. Er ist längst ertrunken. Aber Gott schickte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott. Da seine Seele verzagte, gedachte er an den Herrn. Er rief zu dem Herrn in seiner Angst, und Gott antwortete. Dann spie der Fisch Jona aus, und er war am Land.